Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht. Diesmal die Woche 52, 2018, Episode 602. Egal wie teuer, Steuer. Tja, die Woche 52 ist nicht die letzte Sendung in diesem Jahr. Ja, ist so. Ist noch nicht mal die letzte Woche. Ja, unglaublich, ne? Rio macht's möglich, ja. 53 Wochen im Jahr. Ja, naja. Thema war diese Woche besonders interessant, finde ich. Frankreich will eine Internetsteuer einführen, auch ohne EU-Beschluss. Egal wie, Hauptsache die Tech-Giganten in Anführungszeichen werden besteuert. Erstmal. Tja, das Internet ist schon so eine Sache. Ja, kommt doch irgend so ein System, ja, das vollkommen unreguliert ist. Und da können Leute was machen. Ja, die machen das auch und keiner interessiert sich dafür. Pff, so ein Quatsch, ja, alles nur für Spinner. Ja, das geht auch wieder weg. Ja, dann kommen die Firmen und nehmen das als Plattform an und dann wird's klar, das geht nicht mehr weg. Immer mehr Menschen gehen ins Internet. Und jetzt sind wir am Punkt angelangt, wo die Firmen da sogar ihre Geschäfte drauf aufbauen, auf diesem System, wo ich noch vor gar nicht allzu langer Zeit belächelt wurde. So lange ist das noch nicht her, ja? Wenn man es mal überlegt. Und was die Leute da damals alles gesagt haben, naja. Gut, der Schock sitzt da natürlich tief, ne? Geht ja nicht, dass wir einfach so eine globale Plattform haben, die vollkommen unreguliert ist, ja, wo Menschen Menschen sein können und Firmen Firmen. Ja, nee, geht nicht. Sowas darf nicht sein. Und deswegen möchte jetzt jeder so ein Stück vom Kuchen haben. Und Frankreich, denn ist es natürlich besonders ein Dorn im Auge. Diese amerikanischen Firmen, ja, dass die einfach hier ja keine Steuern zahlen wollen. Für was Steuer? Eine Internetsteuer, das muss man mal vorstellen. Ich meine, es gibt schon verrückte Steuern. Früher gab es auch mal, also für alle möglichen Sachen gab es früher eine Steuer. Nicht nur in Frankreich, überall auf der Welt, ja. Vor allem in der alten Welt, also in Europa. Da gab es für alle möglichen Kram eine Steuer. Ja. Einige davon haben wir heute noch, ja. Ich glaube, die T-Steuer wurde abgeschafft, gell? Ja, genau. Die gab es früher auch, ja, T-Steuer. Vor allem für viele Luxusgüter wurden Steuern erhoben. Und ja, wo wir uns mit abgefunden haben bis zum heutigen Tag, wo keiner mehr das irgendwie lächerlich findet, ja, Benzin, ja, die wird versteuert, Mineralölsteuer, ja, also da macht man sich keine Gedanken mit drum. Ja, verrückt, sogar die Ausgaben selbst werden versteuert. Die Mehrwertsteuer. Also wenn ihr was kauft, dann bezahlt ihr Mehrwertsteuer. Warum haben sich da eigentlich die Leute noch keine Gedanken drüber gemacht? Für was soll diese Steuer sein? Ein Schwachsinn ist das. Es gibt auch Länder, die haben keine Mehrwertsteuer. Allerdings, die haben andere Steuermodelle, wo dann eventuell am Jahresende bei der Steuerabrechnung dann halt eben das teilweise zumindest nachgezahlt werden muss. Dennoch halte ich das für gar nicht so schlecht, als die Steuer gleich mal einzukassieren. Ja. Nun, wie auch immer, an der Steuer kommen wir nicht vorbei. Aber eine Internetsteuer einzurichten, das ist sowas wie eine staatliche Wegelagerei im 21. Jahrhundert. Ja. Auch wenn man betont, dass es für große Tech-Giganten sein soll, ja, weiß ich nicht, warum die für das reine Auftreten zahlen sollen. Wenn zum Beispiel Amazon was verkauft, ja klar, müssen sie Steuern zahlen. Wenn Apple was verkauft, klar, müssen sie Steuern zahlen. Wenn Google was verkauft, auch wieder Steuern. Aber ansonsten, wieso sollen die für das Internet eine Steuer zahlen. Die müssen für den Verkauf eine Steuer zahlen, genau wie alle anderen auch. Ja. Deswegen ist es auch in der EU nicht durchgegangen, ja, so eine Art Internetsteuer einzuführen, weil gar nicht genau geklärt ist, was ist denn jetzt eigentlich, für was soll die Steuer jetzt eigentlich sein? Für die Informationen? Das wird schwierig. Ja. Also man ist hier momentan aber in einer interessanten Situation. Wenn Frankreich die Steuer tatsächlich einführt, dann ist es vorbei mit der europäischen Einigkeit. Denn wie sollen sich dann zum Beispiel deutsche Anbieter verhalten, wenn ihr Angebot aufgerufen wird aus französischem Gebiet? Da müssen wir ja innerhalb der EU verhindern, dass zum Beispiel Frankreich, Leute aus Frankreich, bestimmte Seiten aufrufen dürfen. Sonst fallen wir da unter diese Besteuerung. Das wird lustig. Aber dieses ganze Hin und Her, das ist sowas von unglaublich, aber es bezeichnet das Chaos und das Unverständnis gegenüber des Internet. Wer gelacht hat wegen Frau Merkel, ja, die gesagt hat, das Internet wäre Neuland, offenbar war, ist das auch immer noch Neuland für die Politiker, der wird hier gleich wieder daran erinnert, ja, Neuland scheint es nicht nur für Merkel zu sein, sondern auch für Frankreich. Man weiß nicht, was man damit anfangen soll. Das Internet ist eine frei zugängliche Plattform. Im Prinzip könnte man genauso gut die Luft besteuern. Das kommt vielleicht auch noch. Ja. Es gibt ja, haltet euch fest, es gibt ja Regenwassersteuer. Das ist kein Witz. Das gibt's wirklich. Ja. Also von daher, wisst ihr das mit der Luft? Ich darf es gar nicht aussprechen. Schon kommt noch jemand auf die Idee. Naja, gut, egal. Die Internetsteuer wird jedenfalls ein weiterer schwerwiegender Eingriff in die Meinungsfreiheit sein, denn genau das wird wiederum Probleme mit hervorrufen, wenn es denn tatsächlich eine Besteuerung für die Internetdienste gibt, könnt ihr euch natürlich vorstellen, dass alles teurer wird, was wiederum dazu führen wird, dass die Leute ihre Blogs etc. zum Beispiel nicht mehr so einfach veröffentlichen können. Es ist auch die Frage noch, aber das wird sich eben noch in den nächsten Jahren wieder klären, genau wie die DSGVO, ja. Wenn es doch nur wenigstens mal eine klare Richtlinie gäbe, eine klare Handlungsweise, ist aber nicht der Fall. Es gibt immer nur dieses Wischiwaschi, wo man erstmal Gerichtsverhandlungen abwarten muss, bis man überhaupt weiß, was das bedeutet. Und genauso gut ist es hier auch wieder der Fall. Im Prinzip, was bedeutet das? Ja, das kann man noch gar nicht abschätzen. Nun ja, wie auch immer, ich lasse es mal jetzt gut damit sein. Ich will mich ja vor Weihnachten nicht noch weiter hier aufregen. Ja. Übrigens, damit ihr es wisst, die Sendung hier nehme ich momentan auf am Samstag, ja, und werde es dann eben an Heiligabend veröffentlichen. Der Uncast wird am Sonntag aufgenommen werden und am Weihnachten, also an Heiligabend werde ich das dann veröffentlichen. Ja. Gut. Wo geht's weiter? Ah, ja, genau. Ha, ich habe ja hier jetzt Alexa bekommen. Es ging auf einmal ganz schnell, ja. Nicht nur, dass das kurz entschlossene Echo Dot zweite Generation von Amazon recht schnell kam. Nein, auch noch dieses Super-Schnäppchen beim anderen Anbieter für den Echo Dot Nummer 3, oder Gen 3, kam dann auch noch einen Tag später, hätte ich das gewusst, so dass ich jetzt hier zwei Geräte stehen habe, Echos, Und die machen genau das, was sie tun sollen. Ja, gar nicht so schlecht. Ich komme später nochmal drauf. Da habe ich noch eine Community-Nachricht dafür, darüber. Und werde auch nochmal im Uncast was dazu sagen. Aber es gibt jetzt für Leute in den USA, ja, ist natürlich wieder so eine Geschichte, ja, gibt es eine neue Funktion, ja. Aber nicht nur Google, sondern auch Amazon hat das Problem, und gerade Amazon hat das Problem, dass das Ungleichgewicht oder die Dienste sich massiv unterscheiden, USA und Europa, ja. Also es ist mal wieder sehr, sehr traurig, aber was soll man machen? Das heißt, die Funktion, die ich euch jetzt sage, gibt es nur in den USA momentan und es ist auch noch überhaupt nicht sicher, ob die jemals zu uns kommen wird. Vielleicht ja, sieht es auch gar nicht so gut aus. Weil bei uns wird ja immer so viel gejammert. Jedenfalls hat man in den USA jetzt eine Guard-Funktion, also eine Wächter-Funktion. Wenn man sich verabschiedet mit zum Beispiel I'm leaving, ja, also ich gehe jetzt, dann schaltet sich der Wächter ein im Alexa-Gerät und man kann dann die Nachricht hören, okay, I'll be on guard, und dann reagiert das Gerät, die Dots oder die Echos, auf Geräusche beispielsweise, die in der Wohnung dann auftauchen. Sei es jetzt ein irgendwie laute Geräusche oder überhaupt Geräusche in der Wohnung oder zum Beispiel Glasbruch. Es gibt auch Feuermelder, Töne, ja. Und klar, dabei natürlich nur sehr laute Töne, weil es gibt ja immer wieder mal leisere Töne in der Wohnung, ist ganz klar. Und dann bekommt man eine Nachricht geschickt. Ja. Und oder den Home Security Monitoring Service. Ja, genau. Das ist gar nicht mal so schlecht. Zusätzlich gibt es auch noch Funktionen, dass, das kann man ein- und ausschalten, dass Alexa dann auch die Lichter durchschaltet. Ja, wenn man diese Funktion aktiviert hat, so dass Außerstehende meinen, hier in der Wohnung wird das Licht an Eis geschaltet. Ja, müsste ich dann mal angucken, ob das Pattern da zu erkennen ist oder ob das so zufällig ist, dass es eben auch nicht so auffällt. Hm. Da muss man ja auf viele Sachen aufpassen. Beispielsweise darf das auch nicht ständig außen angehen. Ja, schon, ich meine, wer macht denn ständig das Licht an und aus? Ja, das ist natürlich Blödsinn. Und von daher, sorry, im Hintergrund muss ich jetzt mal einen Schluck Kaffee trinken. Ja, und von daher ist es aber vielleicht gar nicht so eine schlechte Funktion. Aber auf jeden Fall diese Guard-Funktion, das ist das, was mich hauptsächlich interessiert, dass wenn zum Beispiel Geräusche in der Wohnung auftauchen oder ähnliches, dass dann eben eine Benachrichtigung stattfindet, dass man eine Nachricht geschickt bekommt an die Alexa-App beispielsweise, dass hier irgendwas vonstatten geht, dass hier irgendwas nicht stimmt. Und damit hat man dann sicherlich noch eine zusätzliche Sicherheit, weil dann kann man auch reagieren. Wer dann auch noch mit Amazon verbundene Überwachungskameras in der Wohnung installiert hat, von Ring beispielsweise oder ähnliche Anbieter, da kann man sich dann eben auch in die Kameras einklinken und kann dann schauen, was geht denn in der Wohnung da vor sich. Und ich meine, auch ein Feueralarm ist doch schon eine interessante Geschichte. Also auch da kann man dann schnell reagieren. Was Amazon da noch nicht macht oder noch nicht machen kann, ist die Behörden direkt anrufen. Das heißt, der Notruf kann nicht gewählt werden. Halte ich auch nicht wirklich für sinnvoll im Moment. Ja. Es wird hier zwar spekuliert darüber. Klar, man könnte eine Standardansage machen, aber das wäre, glaube ich, für die Behörden nicht ganz so vorteilhaft. Die haben Nachfragen und so weiter. deswegen ist es schon okay, wenn man selbst benachrichtigt wird, ja, und dann kann man selbst aktiv werden, eventuell Polizei, Feuerwehr rufen, ja. So sieht es aus. Anders ist es ja bei so privaten Wachfirmen oder so, aber wer hat das schon bei uns, ja, in den USA ist das schon öfters mal der Fall, bei uns ist es wohl in Europa die absolute Ausnahme, kein Wunder bei den Preisen hier, aber wir haben ja eigentlich ein ganz gut funktionierendes Polizeisystem, von daher ist das auch nicht unbedingt notwendig. Gut, also Alexa kriegt in den USA noch eine weitere Funktion hinzu. Ob das jemals bei uns kommt, mehr als fraglich. NPR ist schlecht für die Podcast-Szene. Ach was, ne? Ist mal wieder die Kategorie, ich hab's ja gleich gesagt. Ne? Was habe ich gesagt wegen der Übernahme von Pocketcasts von NPR? Das Programm wurde ja übernommen, ja, gekauft. Jetzt stellt sich heraus, die haben zwar nicht unbedingt jetzt gleich im Pocketcast, aber allgemein betreiben die ein System, das nennt sich RAD. RAD, nein, nicht ARD. Und damit werden Hörer getrackt, überwacht, ausspioniert, wie auch immer man das drehen will. Es werden jedenfalls jede Menge Daten gesammelt, die dann wiederum verwertet werden von NPR. Mir ist ja der NPR, dieses ganze NPR-Gebilde, von Anfang an suspekt gewesen und offenbar habe ich mich da auch nicht getäuscht, denn da laufen sehr komische Sachen. Marco Arment hat da deswegen auch gesagt, dass das keine guten Entwicklung ist und dass man lieber seine Podcasts unabhängig machen soll und auch eben aufpassen soll, dass der Podcast-Szene diesen selbst nicht entgleitet, wenn solche Firmen wie NPR dann eben das Ganze kontrollieren und versuchen dann auch natürlich zu kanalisieren. Etwas, was ich auch immer wieder betont habe, wenn solche Firmen hier die Macht in dieser Szene an sich reißen, war es das mit den freien Inhalten, ganz klar. Man fragt sich dann immer, warum, weshalb, wieso, ganz klar, weil nur noch handverlesene Podcaster dann eben zum Zuge kommen, die anderen können natürlich weiterhin babbeln, ja, aber eben in diesen Plattformen dann nicht mehr bemerkbar. Wenn die Plattformen da eben so eine selektive Auswahl treffen, ist das äußerst schlecht für die gesamte Szene, weil dann ist es nur noch interessant, ob ihr dann in dieses Raster für die reinpasst oder nicht. Ja. Und wenn dann eben große Firmen mit drin verbandelt sind in solchen Konstrukten wie NPR, dann dürfte es klar sein, dass ein unabhängiger Podcaster keine Chance mehr hat, ja, wenn er nicht mit irgendwelchen Medienanstalten dann wiederum zusammenarbeitet. Und das ist nicht Podcasting, das ist ein Haufen Dreck. Ja, da muss ich auch gleich mal was sagen. Das ist so in den letzten Jahren, ne, jeder Journalist, der irgendwo angestellt ist, ja, hat ein eigenes Blog. Ne? Scheinbar. Nein. Ist nicht. Das ist ein Blog von der jeweiligen Redaktion, sonst gar nichts. Ja, machen wir uns mal nichts vor. Da werden Podcasts rausgehauen, der SWR-Podcast. Ja, schön. Die sagen das wenigstens noch so, SWR-Podcast. Aber wenn Journalist XY ein Twitter-Feed hat oder ein Blog innerhalb dieses Konstrukts, dann ist das nicht unabhängig. Ja, und das, was sich da alles so Podcasts und Blogs schimpft, das ist alles Augenwischerei, das muss ich ganz klar sagen. Wenn es so eine Medienanstalt oder wenn ein Medienbetrieb wie zum Beispiel zum Beispiel der SWR oder ähnliches, ja, sowas anbietet, dann sind das eben nicht wirklich Podcasts, sondern das gehört, das ist Teil dieses Senders beispielsweise. Wenn die ARD einen Blog hat, dann ist es eben kein Blog. Ja, man nennt es zwar so, vielleicht weil man es auch nicht anders weiß, aber das ist ein Angebot im Internet von der ARD und sonst nichts. Ja? Das sollte man immer berücksichtigen. Blogger, ja, das sind die, die regelmäßig den Medienanstalten das Leben schwer machen. Das sind Blogger. Das andere sind Angestellte von der ARD oder SWR oder irgendwoher. Ja. Ich mache jetzt immer nur die als Beispiel, weil die machen eigentlich gute Sachen. Also nicht, dass ich das jetzt schlecht finde, nur es gibt keinen Tagesschau-Blog. Was soll denn das? Das ist die Tagesschau-Berichterstattung, kein Tagesschau-Blog. Ja. Meine Güte. Ja, es ist nun mal so. Die Wortwahl, da muss man sehr stark aufpassen. Und solche Firmen wie NPR, die übernehmen, die wollen jetzt beziehungsweise das Podcasting übernehmen und machen es dann zu einem Business für die Medienhäuser, die eben mit denen verbandelt sind. Und das ist ein riesengroßer Mist. Und Marco Ament warnt davor auch und ruft auch dazu auf, dass man das nicht passieren lassen soll. Pocketcast hat zwar in einem Post auf Twitter gesagt, dass die dieses RAD-System, das die Nutzer eben überwacht, eben nicht implementiert wird momentan. Das hat nichts groß zu bedeuten, denn es kam gerade erst ein großes Update von Pocketcast, wo es optisch und auch meiner Meinung nach halt inhaltlich an die NPR angepasst wurde. Und das heißt überhaupt nicht, dass da RAD nicht eingebaut wird in dieses System. Wobei eben Pocketcast ja auch nur ein einziges Programm ist, wenn auch ein beliebtes Programm, um eben Podcasts zu hören. Ich habe ja da seitdem gleich gewechselt zu einem anderen Podcast-Programm. Aber letztendlich hängt es damit auch nicht zusammen, sondern mehr darüber, dass da jetzt quasi die gesamte Szene reduziert wird auf weniger große Plattformen, und das kann so natürlich nicht sein. Vielleicht sollten da auch sogar wirklich unabhängige Redaktionen mal sich Gedanken darum machen. Da wird immer gejammert, dass Google wegen Google News so viel Eingriff hätte. Irgendwie scheinen die da was zu verpennen und übersehen, was solche Sachen für Eingriffe hat. Ja. Google dirigiert die Nachrichten. Ich würde sagen, nein. Die Nachrichten werden von Reuters, dpa und AP News diktiert. Ganz einfach. Die meisten schreiben ja eh nur noch ab. Inklusive Google. Also, was soll das? Ja, Twitter hat wieder eine auf die Mütze bekommen. 11% sank der Kurs blitzartig ab, weil die einen schlechten Report bekommen haben von Amnesty International, war das, glaube ich, genau. Und auch der sogenannte Citron Report hat da übrigens dazu getan. Und letztendlich wurde gesagt, dass Twitter das Harvey Weinstein der Social Medias geworden ist. Okay. Amnesty International hat Twitter als toxisch für Investoren und Werbende deklariert. Ich habe das auch noch in einem anderen Zusammenhang gehört, dieses toxisch. War das nicht auch Amnesty International? Die haben Twitter als toxisch für Frauen bezeichnet. Ja. Gut, ich habe keine Infos, wie diese Berichte zusammen, zustande gekommen sind. Das kann ich nicht sagen. Nur alleine eben diese Berichte haben eben jetzt tatsächlich dazu geführt, dass die Aktie tatsächlich um 11% runtergestürzt ist, ja, und das ist schon jede Menge. Also Twitter wird kriegt immer wieder einen reingewürgt. Ich weiß auch nicht, wohin das führen wird. Also Twitter ist schon ein kleines Phänomen. Auf der einen Seite waren die mal eine unzensierte Webseite, wo man tatsächlich kurz seine Meinung relativ frei äußern konnte. Damit ist schon lange vorbei. Twitter ist massiv zensiert momentan. Massiv zensiert. Das ist auch der Grund, warum ich nicht mehr bei Twitter poste. Jedenfalls nicht mehr aktiv. Ich poste nur noch in meinem Blog. Wenn dann eine Nachricht bei Twitter eben nicht erscheint, dann ja, kann man sie wenigstens noch bei mir lesen. Denn ich sag auch Sachen, wenn es Twitter nicht gefällt, ganz einfach. Und ja, damit ist natürlich auch ein Standbein weg. Ja. Die auf der einen Seite gibt es allerdings auch eine große Bewegung bei Twitter, die genau das ja möchte. Ja, die genau quasi ihr Weltbild verteidigt sehen will und auch hier massiv gegen auch gegen Twitter-Nutzer sogar vorgeht. Meiner Meinung nach ist das richtiges Mobbing, was dort abgeht, teilweise, wenn man die falsche Meinung hat. Das erzeugt ein Klima, das eben weder für die einen noch für die anderen okay ist, die eigentlich hier eine ganz andere Sache im Sinn haben, nämlich das Ursprüngliche, ja, was Twitter eben mal war, locker, flockig seine Meinung loszuwerden, auch unwichtige Sachen mal rauszuhauen, aus denen dann vielleicht sogar was Wichtiges werden kann, ja, die was ist gerade los, Kultur, ja. Und das wurde durch diese ganzen Diskussionen eben ad absurdum geführt und mittlerweile muss man ja mehr aufpassen, was man bei Twitter macht, ja, als im realen Leben, ja. Also, das ist schon ziemlich komisch. Und das alles scheint wohl auch dann kein zufriedenstellendes Bild mehr für die Nutzer zu ergeben und deswegen hinken diese Zahlen hinterher. Immer wieder gibt es Skandale, was eben dann auch dazu führt, dass die Werbetreibende nicht mehr sehr begeistert sind von Twitter. Jetzt diese erneute Geschichte und trotzdem hält sich Twitter nach wie vor mit diesem unglaublichen Jack Dorsey, das Schlimmste, was Twitter passieren konnte. Ja, Jack Dorsey, meiner Meinung nach der Vater aller Probleme bei Twitter. Und solange der auch nur das Geringste noch zu sagen hat bei Twitter, wird diese Plattform in den Ruin geführt. Ja. Nur, ehrlich gesagt, das ist ja das, was ich erstaunlich finde. Der Ruin scheint ziemlich weit weg zu sein für Twitter. Ich meine, die machen keinen Gewinn. Was haben die schon? Nix momentan. Wie, von wo halten die sich? Da ist doch irgendwo wieder ein Geldgeber hintendran. Ja? Sonst wären die doch schon längst weg. Naja, okay. Gut, wie auch immer, man wird sehen, was 2019 bringt. Ich habe ja 2018 gesagt, das wird ein interessantes Jahr am Anfang. Ja, könnt ihr nachgucken, nachhören in der Rios Wochenzwischen im Uncast. Ja, 2018 wird ein interessantes Jahr. Ich habe nicht übertrieben. Ja, es hat massive Umwälzungen gegeben, leider alles in eine sehr negative Richtung meiner Meinung nach, extrem negativ, so dass es für 2019 ein wirklich dunkler Ausblick ist für die Zukunft. Nicht nur für das Internet und für Internetdienste, darunter zählt auch Twitter, sondern für das allgemeine Bild der Meinungsfreiheit in der Welt, die bedroht wird durch Staaten, die meinen, sie wären die Guten, wenn sie das Internet so weit regulieren, dass man nur noch das sagen kann, was konform ist. Ja? Und das wird 2019 ein ganz dunkles Schauspiel werden. Da müssen wir wirklich mal aufpassen. Das Problem ist, Warnungen wie diese jetzt hier, die verschallen, die vergehen, die werden nicht mehr berücksichtigt. Das ist wie Rauch im Wind, weil alles wurde schon lang, viel zu lange vorher, wurde schon davor gewarnt und die Leute sind es einfach müde, wenn sie jetzt zum tausendsten Mal hören, das Ende der Meinungsfreiheit. Man glaubt es nicht mehr, dabei ist es schon längst im Gange, ja, unter verschiedenen Deckmänteln. Und man kann es aber den Menschen nicht mehr klar machen, weil man abgestumpft ist gegenüber dem Begriff. Und das ist leider nicht nur in diesem mit diesem Begriff Meinungszensur verbunden oder Zensur allgemein, sondern mit vielen anderen Begriffen auch. Wir reden uns da in die Hemmungslosigkeit und das ist leider dann eben kontraproduktiv. Das Sony PlayStation Network Plus bietet ab März weniger für alte Konsolen. Ja, ich höre immer wieder, es wird weniger Spiele geben und heul, heul, heul. Nein, prinzipiell ja eigentlich nicht. Es ist nur so, dass alte Konsolen jetzt nicht mehr unterstützt werden. Das heißt, für Besitzer der PS4 ändert sich gar nichts. Ja. Nur für die Besitzer älterer Konsolen, eine ganze Generation vorher, ja, und für die Vita, dort wird sich nämlich was ändern. Dort gibt es nämlich keine Spiele mehr, ja, sondern nur noch für die PS4. Aber da frage ich mich, ist das eine Meldung wert? Ja? Ich sag's deswegen, weil ich höre das jetzt die letzte Woche des Öfteren, als ob das ein Riesenskandal ist, ja, und oh, wie enttäuscht die sind. Was? Leute, ihr habt noch eine PS3? Ihr habt noch keine PS4? Ja, dann, hallo, kommt mal in der Gegenwart an, ja, PS3 ist schon seit Jahren abgemeldet, ja, Tschüssikowski, ja, kommt mal in der Gegenwart an und dann seht ihr, es gibt Spiele bei PlayStation Network Plus. Ja. Ich weiß, es klingt wieder mal hart, aber es ist nun mal so. Ja. Irgendwann muss man halt auch mal den Stecker ziehen. Muss man mal gucken, wann ist die PS3? Das ist ja schon gar nicht mehr wahr. Das ist ja schon eine Retro-Konsole. Ja. Jetzt muss ich mal gerade mal gucken hier. Die PlayStation 3, wann das Erscheinungsdatum war. So Leute, haltet euch mal fest. Ihr kennt ja zum Beispiel in Europa, ja, diese Bedingung, ja, also 10 Jahre muss man Ersatzteile zum Beispiel noch bekommen, ne? Und so, das heißt, also, wenn man das jetzt überträgt, was aber rechtlich nicht bindend ist, dass 10 Jahre Unterstützung für etwas, ja, was rauskam ab Erscheinungsdatum, ne? Das ist schon ziemlich viel. Davon kann Android-Geräte zum Beispiel nur träumen. 10 Jahre, selbst Apple-Geräte, selbst iPhones können davon nur träumen. Also die Konsole ist in Europa am 23. März 2007 rausgekommen, in den USA sogar am 17. November 2006. Ja, aber Klammer war am 2007. Ja. Das heißt, es sind jetzt über 11 Jahre, ja, und noch 3 Monate, eigentlich 22, ja, 23, und wenn ihr das hört, 3 Monate, ja, dann sind es sogar 12 Jahre, ja. 12 Jahre. Okay, Leute, jetzt mal im Ernst. Eine Konsole, ein elektronisches Gerät, 12 Jahre. Also ich weiß nicht, ob man sich wirklich da noch beschweren kann, dass das dass die dann nicht mehr unterstützt wird. Also Leute, ich würde sogar verstehen, wenn jetzt Sony endlich, ich warte ja auch schon drauf, endlich eine neue Konsole rausbringt, die PlayStation 5, ja, wird wohl noch ein bisschen dauern. Aber die PlayStation 4 kam am 29. November 2013 auf den Markt, ja. Das sind jetzt auch über 5 Jahre. Jetzt reißt, ich will jetzt was Neues. Das Ding ist schon total veraltet. Ja. Sind schon wieder einige Spiele schmieden, die sagen, nee, für die PS4 machen wir nichts, die Leistung ist nicht stark genug. Ja, wir machen unsere Spiele nur auf dem PC, ja, weil wir da richtig Power haben, ja, und das Ding ist schon wieder überholt. Ja. Und das nervt, okay, das nervt. Und da hätte ich sogar noch Verständnis, wenn die jetzt eine neue Konsole rausbringen würden, PlayStation Plus nur für die neue Konsole machen würden und nicht mehr für die PS4. Aber keine Angst. Ja, wenn die genauso lang PS Network Plus Unterstützung hat wie die PS3, dann könnt ihr in 5 Jahren noch locker Spiele runterladen. Stellt euch mal das vor, wie lang das dann noch ist. Also ich weiß nicht, da ist kein Vorwurf zu machen an Sony. So, jetzt komme ich nochmal zur Community. Da hat der Rob64 geschrieben, habe mir wegen Alexa und dem Google Assistant, muss ich dazu sagen, Google Home und dem Amazon Echo, habe mir vor circa ein Jahr beide Systeme geholt, Amazon Echo und Google Home. Behalten habe ich nur den Echo. Alexa hat zwar null Intelligenz, dafür funktioniert es aber. Ja. Wie vorhin schon gesagt, ich habe jetzt die zwei Geräte bekommen, habe schon einiges damit rumprobiert und ja, man muss tatsächlich die Befehle so geben, wie sie gemeint sind. Das heißt, man hat eine kleine Lernkurve, man kann nicht über 5 Ecken umständlich reden. Ja, und man wird trotzdem noch irgendwie verstanden, aber wenn man einen Befehl gibt, wird der auch ausgeführt. Und das war mir ja besonders wichtig. Das, was mir bei dem Google Home ebenfalls sehr, sehr auf den Zeiger ging, ja, dass ich einen Befehl, den ich immer gleich gesagt habe, auf einmal hat er nicht mehr funktioniert, weil Google wieder irgendwas an der KI geändert hat, an der sogenannten KI. Das ist meiner Meinung nach der totale Fake. Was momentan hier als KI verkauft wird, habe ich ja letzte Woche auch schon gesagt, da müsste eigentlich mal auch der Gesetzgeber einschreiben, es gibt keine KI momentan. Ja, das, was uns Google hier als KI verkauft, das ist alles andere, aber keine richtige KI. Amazon sagt nie, dass es eine KI wäre und probiert es eben auch nicht, dass Alexa so aussieht wie eine KI. Ja. Und das ist genau der große Unterschied. Und ganz interessant, ich probiere es zwar zu vermeiden, aber ich habe jetzt schon so oft Alexa gesagt, hier während dem Netcast, und das Gerät geht nicht an. Im Gegensatz zum Google Home erkennt nämlich offenbar das Gerät, wenn ich das mitten im Satz einbinde oder wenn ich ihn wirklich direkt anspreche. Ja? Und beim Google Home, also wenn ich dann nur etwas mitten im Satz sage, das sich so anhört wie das Buzzword, ja, dann schaltet er sich ein und gibt dann natürlich sinnlose Antworten. Ja, man hat Routinen, man kann die einrichten, funktioniert alles wunderbar. Auch da ist natürlich die wortgenaue Anrede dieser Routinen wichtig. Das ist, wenn man von Google Home kommt, etwas gewöhnungsbedürftig, das muss ich schon sagen. Die grundsätzliche Einrichtung geht automatisch, muss man weniger machen als bei Google Home. Allerdings kann man auch schöne Gruppen anlegen, diese frei benennen und dann entsprechend diese Gruppen auch anreden. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Living Room habe, ja, und da habe ich etliche Geräte da drin und will haben, dass alle Geräte ausgehen, dann kann ich hier eine Gruppe machen, Living Room, kann alle Geräte, die ich direkt steuern möchte, mit Living Room reinfügen, dann kann ich zum Beispiel sagen, Living Room aus und Living Room an Und dann gehen alle Geräte, die in dieser Gruppe sind, entweder aus oder an. Was sehr, sehr wichtig ist. Und man kann sich auch eine übergreifende Gruppe, zum Beispiel Home, machen. Ja, und kann dann mit einem Satz alle Geräte ausschalten, die in dieser Gruppe Home sind. Auch das ist sehr wichtig. Beispielsweise, wenn man das Haus verlässt, dass wirklich auch alles ausgeschalten ist. Und da gibt es auch wirklich sehr vernünftige Sachen, was man damit machen kann. Ich habe zum Beispiel so ein Touch-Bedienfeld am Herd. Und ihr werdet es nicht glauben, ich habe da schon daneben gestanden und es ist passiert. Da ist ein Wassertropfen, ja, war auf dieser Oberfläche am Schalter, also an diesen Touch-Elementen, und es also wurde erstmal, ist nichts passiert. Auf einmal aktiviert das Teil sich und schaltet die Herdplatte an. Wenn ich nicht daheim gewesen wäre, wäre mir die Bude abgefackelt. So viel zur Touch-Bedienung von diesen ewig teuren Bedienfeldern, ne? Und da kann man einen Schalter dazwischen machen, und wenn man das Haus verlässt, ja, und verabschiedet sich, ja, zum Beispiel bin dann weg oder gehe jetzt, und dann schaltet das Gerät, der Amazon Echo, dann alles aus, inklusive der eventuell falsch aktivierten Herdplatte, oder kann, oder die Herdplatte kann sich dann eben auch nicht mehr aktivieren, sofern man das nicht wieder zum Beispiel beim Hereinkommen, ja, wieder aktiviert hat. Ja. Sehr gut. Und das nie mehr muss man sich fragen, Mensch, habe ich einen Herd daheim ausgeschaltet? Verdammt! Nein! Wie oft ist das schon passiert? Ja, ich weiß, das ist so das Typische, wo man immer drüber lacht, aber ich weiß nicht, wie oft ich schon unterwegs war und habe gesagt, oh Gott, hoffentlich habe ich das ausgeschaltet. Hoffentlich habe ich das ausgeschaltet. Ja. Den ganzen Tag, ja, es war zum Glück immer ausgeschaltet, aber jetzt kann man sicher sein. Notfalls, auch von unterwegs aus, ne, einfach abschalten. Okay, dann sind wir auch am Ende für diese Woche wieder. Und am Schluss kommt wie immer das lustige Video der Woche. Und da kann sich natürlich nur um eins drehen, um die Steuern, die wunderbare Welt der Steuern. Ein Videoclip. Ein Werbeclip offenbar für Steuern, ja, aus Frankreich, ja, und passt ja wie die Faust aufs Auge. Ich habe jedenfalls schmunzeln müssen. Wartet mal bis zum Schluss, kommt noch eine schöne Vorhand. So, damit war es das auch für diese Woche von der Rios Wochensicht. Ich wünsche euch schon mal eine schöne Weihnachten, juhu, ne, so mit Gebäck und allem Möglichen. Und trotzdem, wenn ihr Fragen, Infos oder Anregungen habt, auf YouTube im Channel The Netcast, dort im Videobeitrag könnt ihr alles loswerden oder im Diskussionsforum. Ja. Und dann wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif. Nein, schon wieder die Ohren steif halten, ja. Und hoffentlich bis nächste Woche, und vor Neujahr gibt es nochmal eine Sendung am 31. Bis dann. Tschüss.